Hallo Kinder, zuerst seid ihr dran. Was wäre eine Predigt ohne eine Geschichte für die Kinder? An einem Tag so schön wie heute, aber nicht so kalt, so sonnig, da saßen Bill und Will im Garten. Der Bill, der arbeitete immer gerne im Garten, mit dem Spaten und der Hacke und was sonst nötig war. Und der Will, der saß gerne auf der Bank. Und die Sonne schien so warm und der Bill war schon fast fertig mit seiner Gartenarbeit. Der rief ihm seinen Bruder von der Bank aus zu: Komm, setz dich zu mir, das ist so schön. Fällt uns ja unheimlich schwer, mal Zeit zu haben und zuzuhören und überhaupt zu genießen. Und wie der Will so auf der Bank saß und sein Bruder sagt, ich komme gleich, ich muss nur noch den Spaten in den Schuppen hineintun und da ist auch noch eine Hake und wenn ich das getan habe, dann setze ich mich zu dir. Da rief doch Will von der Bank und vergiss die Schachtel nicht. Wieso, welche Schachtel? Ei, die habe ich doch noch gar nicht gesehen. Wem gehört die eigentlich? Und mit einmal entdeckt er, dass eine Schachtel da lag, neben der Bank. Wem gehört die eigentlich? Und jetzt fängt Will an zu überlegen, was ist denn bloß in der Schachtel drinne? Ach, und er sitzt und überlegt und sagt, ich möchte ja so gerne eine Flöte haben. Wenn in der Schachtel eine Flöte drinne ist, weißt du, was ich dann machen würde? Ach, weißt du, ich würde eine Woche lang Flöte lernen. In der nächsten Woche würde ich dann die Lieder vorspielen und wenn im Dorf mal wieder ein Fest ist, dann würde ich so schön mit meiner Flöte spielen, dass die Leute alle begeistert sind. Und weißt du was, Bill? Ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn dann der Herbst kommt und wir wieder mal unterwegs sind, so richtig trübes, nasskaltes Wetter und wir nach Hause kommen und es am Ende schneit und stürmt und ungemütlich ist. Und du wieder den Schlüssel vergessen hast, dann hole ich die Flöte raus, spiele uns ein Liedchen und alles wird gut. Das klang gut. Ja, aber, sagt der Bill, sollen wir mal nachsehen, was in dem Kästchen drin ist? Was ist denn nun, wenn da keine Flöte drin ist? Und die Schachtel gehört uns ja auch nicht. Vielleicht ist ja gar keine Flöte drin, sagt Bill jetzt. Vielleicht ist da eine Schaufel drin. Weißt du was? Und jetzt fängt Bill an zu reden. Wenn da eine Schaufel drin wäre, weißt du, ich habe mir schon immer eine richtig schöne Schaufel gewünscht. So eine, mit der man ruckzuck wunderbar ein Loch graben kann. Dann würde ich den einen Baum an die eine Stelle versetzen und den anderen Strauch an die andere Stelle. Und dann, ich kann mir das gut vorstellen, wenn du, mein lieber Bruder, Will, wieder einmal in die Stadt fährst mit dem Fahrrad und zu schnell fährst und hinfällst und dir das Bein brichst und dann im Krankenhaus liegst, dann komme ich zu dir und dann grab ich jedes Mal aus dem Garten so ein richtig schönes Bäumchen aus und bring dir das mit ins Krankenhaus. Und dann wird dein Bett umstellt sein mit vielen schönen Pflanzen. Das stelle ich mir schon so schön vor. Oh, sagt sein Bruder, du bist so ein toller Bruder. So einen habe ich mir immer gewünscht. Ja, aber, fragt Bill jetzt, sollen wir mal nachschauen? Vielleicht ist ja gar keine Schachtel drin. In dem Moment kommt Till vorbei. Till war gerade in der Nähe eingezogen und Till sagt, hallo Freunde, ich bin vorhin vorbeigekommen bei euch und da habe ich gesagt, ich muss nur mal kurz die Schachtel hier abstellen, ihr wart so fleißig bei der Arbeit dabei und jetzt ist gleich. Ich habe vorhin gesagt, gleich komme ich. Jetzt habe ich den Rest weggeschafft. Jetzt hole ich die Schachtel. Ach, das ist schön. In dem Moment fragen beide, oder wollen sie fragen, ja, kannst du uns? Nein, sie fragen nicht weiter. Sie wollten eigentlich wissen, was ist in der Schachtel drin? Da sagt Till zu ihnen, wisst ihr was? Ihr seid so gute Freunde, ihr habt so gut auf die Schachtel aufgepasst. Ich lade euch einfach ein. Seid meine Gäste. Geht uns das auch manchmal so? So eine richtig schöne Schachtel. Bald gibt's ja die Weihnachtsgeschenke. Und da wird ausgepackt. Und manchmal braucht man das Päckchen nur anfassen. Da weiß man genau, was drin ist. Das kann auch ein bisschen verändert werden, aber man merkt, das ist ein Buch. Oder man hört es an der Schachtel, das ist ein neues Lego-Auto oder sonst irgendwas. Kriegt man genau mit. Aber wie ist das bei den Geschenken, die wir als Erwachsene dann haben? Wie ist das bei dem Geschenk, das Gott uns gibt? Geht es uns auch manchmal so, wir wünschen uns da Stände was drinne, was so richtig schön wäre. Wir haben schon unseren Traum fertig. Und am Ende ist es ganz anders. So ähnlich kann es uns ja manchmal mit der Bibel gehen. Und wir haben als Adventgemeinde eigentlich einen Nachteil. Der Nachteil ist der, dass wir meinen, viel zu wissen. Und das macht es manchmal schwierig. Da ist es so wie mit dem Geschenk und man denkt, ich weiß genau, was drin ist. Und dann am Ende guckt man gar nicht genau hin. Manche Leute, die machen die Post auf, die sie kriegen, die überfliegen bloß und sagen, aha, alles klar, Post zu. Und haben das Beste, was drin steht, überlesen. Ist euch schon mal so gegangen? Deswegen dürfen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, weil es uns viel zu sagen hat. Sicher, viel, wie wir es gar nicht erwarten. Ich möchte heute mit euch über einen Gedanken nachdenken, den ihr alle kennt. Aber vielleicht einmal aus einer anderen Perspektive. Ich war vor einigen Wochen zum Jubiläum in Augsburg gewesen. 100 Jahre Augsburg. Und die Gründung der Gemeinde Augsburg ist relativ gut dokumentiert in den Archiven der Stadt Augsburg. Da sind auch die Bibeltexte zu lesen, die bei der ersten offiziellen Gottesdienst, man durfte ja in Bayern damals keine Gottesdienste halten, man war zwar Privatkirchengesellschaft, Prinzregent Luitpold hatte das genehmigt, aber das hieß nur, dass man im kleinen Kreis singen darf und auch beten darf, eine Andacht halten darf, aber noch nicht offiziell Kirche sein mit Sakramenten, also mit den Dingen, die zum Gottesdienst dazugehören. Und dann wurde es ihnen doch gestattet. Und dann kamen sie zusammen und bei dem ersten offiziellen Gottesdienst, was meint ihr, welcher Bibeltext stand im Zentrum? Ich will ihn einfach vorlesen. Matthäus 24, die Verse 1 bis 3. Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten auf die Tempelgebäude. Er aber sagte zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg saß und sie allein waren, traten seine Jünger zu ihm und fragten, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt sein? Und dann erzählt Jesus. Und da kann ich mir vorstellen, wie damals in Augsburg in der Gemeinde der Prediger anfing zu erzählen. Die Zeichen der Zeit. Was passiert in unserer Welt, das uns deutlich macht, Jesus kommt gleich wieder. Und wenn wir Matthäus 24 lesen, dann habt ihr sicher auch schon mal die verschiedenen Zeichen gehört. Dies und jenes wird genannt. Und der Matthäus erzählt das so unstrukturiert, dass man einfach merkt, der Matthäus ist ganz dabei. Der war ja noch dabei, als Jesus das erzählt hat. Und er war ein richtiger Jude und sein Matthäus-Evangelium, das zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eine Fülle von Bezügen zum Alten Testament hat. Kein anderes Evangelium macht das. Wenn ihr mal Zeit habt und allein die ersten Kapitel lest, dann schreibt der Matthäus immer, wie geschrieben steht durch den Propheten so und so. Macht kein anderer. Der Matthäus schreibt zu Juden, die kannten ihre Bibel. Und die kannten all das, was Jesus noch gesagt hat und denen erzählt er das und er ist noch so dabei, als hätte es Jesus gestern erzählt. Von einer deutschen Gründlichkeit und Systematik keine Spur. Mit einmal erzählt er vom Ende Jerusalems, dann vom Ende der Welt, dann von der Verfolgung und wir versuchen nun krampfhaft zu sagen, was gehört wozu, ist für den Matthäus überhaupt nicht wichtig. Der lebt noch so in den Worten, die er von Jesus gehört hat, der muss jeden Moment wiederkommen. Und deswegen ist vielleicht einer der wichtigsten Verse in Matthäus 24, Vers 42, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und in den Begebenheiten, die er dazu verwendet, ein kleines Gleichnis noch und verschiedene andere Dinge, wo er vom Feigenbaum zum Beispiel erzählt, da macht eben Matthäus deutlich, Leute, wir müssen es merken, merkt ihr es nicht? Matthäus 24, Vers 39, und er sagt, bei der Sintflut war es so, die merkten es nicht. Das war ihr Problem. Also, Matthäus, ich habe Jesus gehört. Jesus hat das gesagt. Merkt auf, was da geschieht. Wir spüren noch die Begeisterung hindurch. Wenn einer ganz begeistert ist, bringt er manchmal was durcheinander. Da überschlägt sich die Stimme. Und einer, der nicht weiß, worum es geht, der muss erst zweimal fragen, was ist es eigentlich? Der Lukas, der berichtet die Begebenheit auch. Lukas berichtet sie aus einer anderen Perspektive. Er gehört nicht zum Kreis der unmittelbaren Jünger. Er ist auch kein Jude, er ist Grieche. Und er hat deutlich gemacht, das steht am Anfang der Apostelgeschichte, ich habe alles ganz genau zusammengetragen, wie sich's gehört, wissenschaftlich genau. Ich habe es eingeordnet, sodass ich den besten Bericht geben kann. Und der Lukas macht das auch so. Der hat das, was Jesus erzählt hat, was der Matthäus noch so spontan herausbringt, ganz systematisch erzählt. Da steht zuerst Lukas Kapitel 21 von der Verfolgung der Gemeinde. Dann steht vom Ende Jerusalems ganz systematisch und dann vom Ende der Welt. Man darf das doch nicht durcheinander bringen. Und dann steht da, und ich will lesen ab Vers 5, und als einige über den Tempel sagten, er sei mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt, sagte er, es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht zerbrochen werden wird. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das nun geschehen? Und was ist das Zeichen dafür, dass es geschehen soll? Er aber sagte, seht zu, lasst euch nicht in die Irre führen, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's, und die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht. Wenn ihr aber hört von Kriegen und Aufständen, dann entsetzt euch nicht, denn das muss vorher geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Das passt uns gar nicht. Wir haben erwartet, wenn von den Zeichen der Zeit die Rede ist, gleich ist es soweit, wie der Matthäus das gesagt hat. Der Lukas sagt, wenn ihr das hört, dann muss das geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Und er erzählt wieder das Gleichnis vom Feigenbaum, aber jetzt unter einer anderen Perspektive. Er sagt, lasst euch bloß nicht ablenken. Aus der spontanen Begeisterung des Matthäus ist jetzt etwas geworden, was deutlich macht, es gibt viele Dinge, die können uns ablenken. Dann vergessen wir das Entscheidende. Das ist ungefähr so, wenn jemand mir eine Wegbeschreibung sagt. Ich suche mein Ziel und ich finde es nicht. Und ich frage jemand, können Sie mir sagen, wie ich das und das finde? Ja, sagt er, zweite Querstraße rechts, unterm Tunnel durch. Dann kommt eine Audi-Werkstatt und dann links abbiegen und gleich dahinter wieder rechts rum. Ich gestehe, ich habe mir da nur gemerkt, zweite Querstraße rechts, vielleicht noch unterm Tunnel durch. Und dann frage ich, ja, wo war das jetzt, rechts oder links? War das eine Audi-Werkstatt, eine Opel-Werkstatt, Mercedes? Und mit einmal merke ich, ich bin hilflos aufgeworfen. Der Lukas versucht es ganz systematisch zu bringen. Und er sagt, seid standhaft, bleibt dran. Und wisst ihr, was der Johannes draus macht? Dieselbe Zeit. Unmittelbar vorm Abendmahl. Johannes berichtet etwas ganz anderes. Er erzählt nicht mehr die Zeichen der Zeit. Er schreibt als letzter, vielleicht 50, 60 Jahre nach Matthäus und vielleicht 40 Jahre nach Lukas. Die anderen waren schon alle tot. Er kannte ihre Evangelien mit großer Sicherheit. Und er schreibt das auf, wo ihm deutlich wird, das haben die anderen vergessen. Er weiß, die Spontanität der ersten Zeit ist vorbei. Jetzt gilt es, etwas anderes zu schreiben. Und da steht etwas, was uns vielleicht etwas ernüchtern lässt. Johannes Kapitel 12. Da sagt er ihnen, und er merkt, das ist mittlerweile die zweite und dritte Generation, er sagt ihnen, dass er sterben muss. Jetzt ergeht das Gericht über die Welt, Vers 31, Kapitel 12. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und die Leute verstehen das nicht. Und sie antworten, Vers 34, ja, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus ewig bleiben soll. Wie kannst du dann sagen, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sagte Jesus zu ihnen, Das Licht ist noch eine kurze Zeit bei euch. Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Wenn der Finsternis unterwegs ist, der weiß nicht, wohin er geht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Der Johannes hat etwas beschrieben, was wir auch alle kennen. Wir kennen alle, dass es irgendwann Dinge gibt, die uns enttäuschen. Nicht mehr die Spontanität des Matthäus, nicht mehr die Aufforderung zur Standhaftigkeit des Lukas, sondern der Schock vor dem Spiegel. Ging es euch auch schon mal so? Ihr habt in den Spiegel geschaut und gesagt, Mann, das soll ich sein? Hatte Klassentreffen gehabt. 30 Jahre Klassentreffen. Das war toll. Ich habe mir vorher noch Bilder angeschaut. Wie mag der, wie mag die wohl aussehen? Und da habe ich sie gesehen und war eigentlich mächtig enttäuscht, muss ich sagen. Zumindest spontan. Oh, habe ich gedacht. Junge, Junge. Hat euch aber ganz schön die Zeit mitgenommen. Dann habe ich das meinen Kindern erzählt und die haben gesagt, Papa, guck dich mal im Spiegel an. Ja, so ist das manchmal. Und da steht man vielleicht da und sagt, das soll ich sein. Oder man hat irgendetwas erlebt, was einen zutiefst enttäuscht hat und sagt, wie geht's jetzt weiter? Wir haben doch ganz anders gehofft. Und jetzt sagen sie, wir haben gehofft, dass du das Reich aufrichtest. Das war doch die große Hoffnung. Und jetzt sagst du, du wirst sterben. Und bitte habt im Kopf, der Johannes schreibt das einer zweiten, vielleicht sogar dritten Generation, die genau mit dieser Ernüchterung lebt. Der Matthäus war noch spontan Feuer und Flamme. Jesus hat gesagt, ich richte mein Reich gleich auf. Ich komme wieder. Die Zeichen der Zeit stehen unmittelbar vor der Tür. Und die Zeichen der Zeit? Es war nicht so gekommen. Jerusalem war zerstört. Er muss nicht mehr von der Zerstörung berichten. Und Jesus war immer noch nicht da. Und jetzt erzählt der Johannes etwas, was die anderen sicher überhört hatten. Der Matthäus hatte überhört, was der Lukas aufgeschrieben hat. Nämlich, dass Jesus gesagt hat, das ist noch nicht ganz so weit. Überstürzt es nicht. Das alles muss erst noch geschehen. Und beide hatten überhört, was Jesus gesagt hatte. Jesus hat in dem Zusammenhang gesagt, glaubt an das Licht. Verlasst euch nicht zu sehr auf Menschen oder auf eure Vorstellungen, auf eure Ideen, von der Wiederkunft. Und er antwortet auf ihre Frage nach der Wiederkunft. Mit einem Bild. Er sagt, es ist wie mit dem Licht. Ich bin das Licht. Und Bilder sind etwas Wunderschönes. Bilder haben vielfältige Deutungen. Und der Johannes ist der Evangelist und nur er ist es, der die Fülle der Bilder gebraucht, die wir von Jesus kennen. Wir finden sie nur bei Johannes, nicht bei Matthäus, nicht bei Markus, nicht bei Lukas. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weinstock, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, das Brot, das Leben, das Licht, alles Bilder. Und bei einem Bild verbinden wir sofort eine Vorstellung. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, dann stelle ich mir vor, ist das nicht wunderschön, als ich gestern Abend herkam, waren dort drüben die Kerzen an, war richtig angenehm. Kein nüchternes, kaltes Licht, das war schön angenehm. Und wenn jetzt Besuch kommt, dann machen wir Lichter an. Oder wir bringen Feuer in den Kamin. Das ist gut. Das ist eine wärmende Geborgenheit. Mancher liebt deshalb so die Pfadfinder, weil die Feuer machen können. Ja. Denn das Licht gibt nicht nur die Wärme, das gibt auch Geborgenheit. Im Gegensatz dazu die Dunkelheit. Ich musste als Kind immer Kohlen und Holz aus dem Keller holen. War furchtbar dunkel. Ja, immer noch die Treppe weiter runter. Das Licht war schlecht. Und ich habe dann manchmal laut gesungen, damit ich das Empfinden hatte, ich bin nicht allein. Und ich habe gelernt, schnell die Treppen hochzuspringen, selbst mit Kohleneimer, damit ich ja nicht da drinnen bleibe. Und manchmal musste ich 5 Kilometer Schule oder 5 Kilometer von der Schule nach Hause gehen durch einen dunklen Wald. Und da gab es viel Wildschweine. Und wenn die so durch Unterholz laufen, das klingt so, als wenn ein Mensch da durchläuft. Wenn es rechts und links knackt, ist das nicht gerade angenehm für einen 10- oder 12-Jährigen. Und ich kann euch sagen, da habe ich laufen gelernt. Ich laufe heute noch gerne. Aber da bin ich immer schnell gelaufen, aus Angst. Nein, Dunkelheit hat mir nie gefallen. Viel schöner ist das Licht. Geht's uns nicht allen so? Vielleicht ertappt ihr euch auch, wenn Weihnachten vorbei ist, dass ihr dann für euch so sagt, na jetzt werden die Tage ja wieder länger. Und jedes Jahr das Gleiche, wenn im Januar die Studenten wiederkommen und dann die Sonne scheint, dann haben wir, wer Friedensau kennt, die neue Schule. Die neue Schule liegt genau nach Süden. Und dann sitzen die Studenten in den Pausen zwischen den Vorlesungen und lassen sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Jedes Jahr das Gleiche. Toll. Die Sehnsucht nach dem Licht ist so groß und wir tanken dann auch auf. So wie die Tiere, wie vielleicht irgendein kleiner Käfer sich in die Sonne setzt und mit einmal kriegt er Kraft und fängt an zu fliegen. So gut tut uns das Licht. Und wo Licht fehlt, fehlt Leben, fehlt Lebensmut. Die meisten von euch werden vielleicht etwas von Skandinavien kennen. Und die Skandinavier sind unheimlich gastfreundlich. Unheimlich gastfreundlich. Und trotzdem ist es das Land oder ist es das Gebiet der Erde mit den meisten Selbstmordfällen. Die Dunkelheit im Winter. Furchtbar. Und die Kinder in den Kindergärten haben Lichttherapien. Und der Strom ist in den skandinavischen Ländern ganz billig, weil die normalerweise viel Licht anmachen, um das Empfinden zu haben, ist nicht dunkel. Licht und Dunkelheit. Jesus gebraucht ein so schönes Bild. Ein Bild, das jenseits jeder Vorstellung steht, die eingegrenzt ist durch irgendwelche Aussagen, die uns wehtun oder den anderen verletzen. Nein, er sagt, wie gut tut das? Und wir kennen das auch. Wir sehen uns nach dem Licht und kennen die Dunkelheit. Und wissen, dass diese Bilder auch übertragbar sind. Licht, das stelle ich mir so vor, wir haben auch manchmal den Begriff Licht und da wird er klein geschrieben. Mache dich auf, werde Licht, werde hell. Da braucht man nichts verstecken. Nicht wahr? Ist das nicht furchtbar oder manchmal peinlich? Wenn man sich über jemanden unterhält und mit einmal merkt man, der steht ja daneben, das ist eine dumme Sache. Ja. Viel besser ist es doch, wenn man über jemanden redet und der kommt dazu und hört das und sagt, das hätte ich ja nicht gedacht, dass der so gut über mich redet. Ja. Das ist schwer. Aber das Lichtsein, das tut so gut. Wir sind es aber gewohnt und das macht es so schwierig, immer das Negative zuerst zu sehen. Das ist so. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Das hat was mit unserer Zeit zu tun. Mit dem Denken, das alle von uns in der Schule gelernt haben. Das geht zurück auf die Denker des 19. Jahrhunderts. Wir sagen, wir denken kritisch-analytisch. Das lernen die Kinder in der Schule. Die lernen als erstes ja nicht die 2 Rechenoperationen, die ich noch als erstes gelernt habe. Ich habe gelernt Plus und Minus. Die ersten Wochen und Monate habe ich nur Plus und Minus gerechnet. Wer heute sich ein Matheheft anschaut in der ersten Klasse, der merkt, die lernen gleichzeitig was anderes. Von Anfang an. Wisst ihr, welche Rechenoperation von Anfang an dabei ist? Größer als und kleiner als. Und das hat was mit dem Denken zu tun. Kritisch-analytisch heißt, wir vergleichen miteinander, wir sehen auf die Unterschiede und von den Unterschieden her beurteilen wir. Kritisch-analytisch heißt, dass wir immer zuerst sehen, um zu einer Weiterentwicklung zu kommen, wo liegen die Fehler. Das ist ja ein guter Gedanke. Und da sind die Denker des 19. Jahrhunderts uns sicher vorangegangen. Das ist typisch evolutionäres Denken. Wir können tun und lassen, was wir wollen. So lernen wir es in der Schule. So ist unser Denken geprägt. Wenn also ein neues Auto rauskommt, wenn Ingolstadt wieder was Schönes vom Band laufen lässt, ist das Erste, Was als Antwort von den Werkstätten kommt, nicht nur das Lob, sondern die Techniker möchten wissen, wo liegen die Fehler, damit wir das nächste Mal besser machen. Und deswegen schauen wir logischerweise immer zuerst auf die Fehler. Und über den Fehlern vergessen wir das, was vielleicht gut tut. Geht uns ganz häufig so. Ich habe manchmal gesagt, zwei Dinge sind in der Gemeinschaft nicht zu beneiden. Zwei Berufsanstellungen, entweder Sekretär oder Hausmeister. Es muss alles klappen, dann ist in Ordnung. Wenn es mal nicht klappt, vergisst man, dass es Wochen und Monate lang geklappt hat. Und ich hatte einen Kollegen gehabt in Chemnitz, Horst Schäfer, mein Vorgänger in der Westsächsischen Vereinigung, bekannter Prediger, der hat viele, viele junge Ehepaare getraut, hat die Gemeinschaft dann verlassen, ist ein Krankenhausseelsorger geworden, hat mir später gesagt, Johannes, jetzt sagen die zum ersten Mal die Leute zu mir, danke Herr Schäfer. Fällt uns unheimlich schwer, das Positive zu sehen und zu sagen. Wir orientieren uns zuerst am Negativen. Aber Jesus hat den anderen Weg. Er will an der Stelle sagen, wir vergessen so schnell und drehen uns dann eigentlich immer nur noch um unsere eigene Achse. Unsere eigene Achse, die ist an der Stelle, wie sind wir selbst. Haben deswegen auch manchmal Probleme mit unserer Bibel. Weil wir dann eben nur noch fragen, was sagt mir dieses Wort heute? Wofür kann ich danken? Wofür muss ich bitten? Da bleibe ich immer in meinem Lebenskreis. Und wenn ich depressiv bin, dann finde ich in der Bibel so viele Worte, die mich noch weiter reinsteigern in die Depression. Wenn ich also immer nur frage, was kann ich? Bleibe ich immer bei mir selbst. Dann kann ich es vergessen. Dann bleibt mein Denken an mir fest. Nein, Jesus geht ein Stück weiter. Und am Ende dieses Kapitels, da sagt er etwas, was uns verwundert. Da sagt er im Vers 47, 48, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Das Wort, das ich verkündigt habe, das wird der Richter sein am jüngsten Tage. Jesus sagt, ich bin zum Retten gekommen. Interessanterweise, er spricht hier ganz anders von der Wiederkunft. Er zeigt die Zeichen an dieser Stelle nicht, aber er zeigt, wie unsere Erwartung greifbar ist. Ich bin da, um zu retten. Da, um zu retten. Und mit einmal frage ich mich, warum hat der Johannes an dieser Stelle das geschrieben? Während die anderen beiden gesagt haben, so spontan oder so systematisch, wie wir uns das von der Wiederkunft vorstellen. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir im Grunde genommen dann immer bei uns selbst bleiben? Ich erinnere mich gut, als die neuen Länder zur EU dazukamen, habe ich so mit einem Ohr in einer Gemeinde die Bibelschulgruppe von der anderen Seite gehört. Ist ja manchmal so laut, dass man das dann alles mitkriegt. Und da sagte der liebe Bruder, der sie gehalten hat, der sagte dann, ja, Geschwister, was zeigt uns, dass jetzt die Länder dazukommen? Gibt's dafür eine biblische Antwort? Na klar gibt's die Antwort. Wenn sie sagen, es ist Friede, kennt das Bibelwort? Dann ist die Gefahr im Anzug. Und da habe ich mir so gesagt, und was sagen die Geschwister, wenn Krieg ist? Steht auch schon in der Bibel. Wenn Krieg ist, dann ist auch soweit. Und ich habe mich gefragt, wann ist es denn dann soweit? Haben wir für alles vielleicht eine schnelle, pauschale Antwort? Wie geht's uns an dieser Stelle mit der Wiederkunft? Geht's uns so wie dem Matthäus, der so spontan ist, dass er das alles aus unserer gründlichen Sicht durcheinanderwirbelt und sagt, Leute, seid immer bereit. Oder geht es uns so wie dem Lukas, der sagt, bleibt dran, vergesst es nicht. Oder geht es uns vielleicht so wie dem Johannes, der noch ein Stück weiter geht? Und Johannes sagt, das Entscheidende ist, wie du das Ereignis siehst. In dem Moment, wo du das Licht siehst, darfst du dich freuen. Denn das Licht verändert dein Leben, ob du es willst oder nicht. Seid Kinder des Lichts, sagt er, dann braucht ihr nicht mehr im Dunkeln tappen. Mit anderen Worten, die Dunkelheit, die euch umgibt, die löst sich in dem Moment auf, wo du im Licht bist. nicht wie ein blindes Huhn umhertappen, sondern wie einer, der Licht hat. Ich kann jeden verstehen, der an der Stelle sagt, ich möchte die Erwartung greifbar haben. Und ich kenne viele Dinge, die in den Gemeinden immer wieder Schwierigkeiten bereiten. Ich erinnere mich gut, ich will vielleicht nur mal die drei letzten Dinge, die mancher noch im Kopf hat, in Erinnerung rufen. Als kurz vor 1998 mir Geschwister sagten, weißt du, dass Jesus 1998 wiederkommt? Ich sage, wieso? Ja, 3 mal 666 ist 1998. Habe ich als erstes mal nachgerechnet. Das stimmt wirklich. Aber warum soll Jesus dann wiederkommen? Man kann natürlich vorher nicht sagen, ich glaub's nicht, ne? Dann ist es ja ungläubig. Vorher ist immer schwierig. Nachher hatte man es vergessen. Oder ich denke an das Jahr 2000. Seien wir doch mal ehrlich, wer hat sich denn keine Batterien gekauft? Für den Fall das. Man hat ja nicht drüber geredet. Nein, man wollte ja nicht ungläubig erscheinen. Aber es geisterte durch die Gemeinden 6 Jahrtausende Weltgeschichte und dann kommt das Sabbatjahrtausend. Steht übrigens nirgends in der Bibel drin. Nirgends. Auch ganz fromme Leute haben das gemeint. Das kommt aus dem Spätjudentum, die so viele Dinge miteinander kombiniert haben. Und jetzt wird so klammheimlich erzählt, das ist nach, ja eigentlich im Vergleich zu Offenbarung 13 und 17 nur noch 7 Päpste gibt. Und wenn der 7. Papst vorbei ist, dann kommt Jesus wieder. Und der 7. Papst ab einer ganz bestimmten Stelle, das war Johannes Paul II. Und man erzählt sich, das schrieb mir Bruder Leutert aus Berlin und der hört ja sehr offen, und er sagt, man erzählt sich, der sei gar nicht gestorben, sondern der sei nur entrückt, Johannes Paul II. Das Ende ist unmittelbar vor der Tür. So ein Quatsch. Ich kann ja jeden verstehen, der die Wiederkunft erwartet. Und ich kann jeden verstehen, der die Wiederkunft dann greifbar machen möchte. Aber das, was hier gesagt wurde, das hat mit der Aussage der Bibel überhaupt nichts zu tun. Und das bewirkt etwas, was ich auch merke. Nämlich, dass manche dann sagen, lass gut sein. Bin schon so oft enttäuscht worden, das möchte ich nicht mehr hören. Warum erzählt Jesus denen, die schon enttäuscht sind, vom Licht? Warum gebraucht er ein Bild an der Stelle? Und warum sagt er nicht etwas so konkret? Macht er nicht das Gleiche, wie es die Prophetie immer tut? Die prophetischen Texte sind ja nicht umsonst Bildertexte. Die Bibel hat ganz eindeutige Aussagen und sie könnte an jeder Stelle eindeutige Aussagen machen. Und manche Propheten machen knallharte, eindeutige Aussagen. Der Nathan sagt zum David, du bist der Mann. Da gibt es nichts zu rütteln oder da gibt es nichts zu, ja, was weiß ich, theologisch zu hinterfragen. Geht nicht. Und es gäbe viele Möglichkeiten, wo die Bibel uns klar etwas sagt, aber sie macht's nicht. Sie zeigt uns Bilder. Da redet der Hesekiel vom Thron Gottes und zeigt Wesen, die sind unvorstellbar. Wesen, die sind ein Rat. Ob die ein Rat sind, weiß ich nicht. Aber der Hesekiel hatte nichts Besseres, um das zu nennen. Oder da beschreibt die Bibel das himmlische Heiligtum. Und sie beschreibt das himmlische Heiligtum mit Vorhängen, an denen Engel abgebildet sind. Meint ihr, dass die Engel im Himmel ein Heiligtum nötig haben, an dem Engel an den Vorhängen abgebildet sind? Mit einmal merken wir, es ist die Sprache, die wir verstehen. Oder das neue Jerusalem, nicht wahr? Ich hatte es gestern Abend schon erwähnt. Wer die Sprache des neuen Jerusalems, ja, wer die Größe des neuen Jerusalems nachempfinden möchte, der kommt zu einem Ergebnis, das bereitet ihm Schwierigkeiten. Habt ihr schon mal die Maße gelesen vom neuen Jerusalem? So lang, wie so breit, wie so hoch. Hat mal jemand gesagt, das kann nur Singapur sein. Es gab schon mal eine Zeit, als man das neue Jerusalem versucht hat abzubilden. Nämlich genau in der Zeit, als die Kirche sagte, das Reich Gottes auf Erden ist endgültig da. Und hat man das Jerusalem verwirklicht, und zwar in allen gotischen Domen. Wenn ihr mal in einen gotischen Dom hineinseht, die haben normalerweise das Maß so lang wie so breit wie so hoch. Und wenn er reinkommt, wird euer Blick automatisch nach oben gelenkt. Nur bei der Gotik. Mit ganz kleinen architektonischen Mitteln ist das ganz ideal gestaltet. Da hat man versucht, das umzusetzen. Und trotzdem ist das nur ein Bild. Es ist nur ein Bild. Wie das neue Jerusalem sein wird, das weiß keiner. Der Johannes beschreibt das mit den schönsten Worten, die er kannte. Der beschreibt ein gläsernes Meer. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Ein gläsernes Meer? Glas war wahrscheinlich für ihn das klarste und reinste, was er kannte. So schön wie Glas gab es nichts anderes. Da spiegelte sich das Licht drin. Und er hat so etwas gesehen, er sagt, das ist bei Gott so toll. Ich kann das nicht anders wiedergeben. Aber meint ihr, dass die Bilder dann von uns immer nur wörtlich genommen werden müssen oder dass sie im Grunde genommen nicht was ganz anderes aussagen wollen? Wenn ich das Bild höre mit dem gläsernen Meer, das so schön ist, dass das Licht sich drinne funkelt und man kann ja mit Glas wunderschöne Sachen machen. Man kann nicht wieder aufhören hinzuschauen. Man kann mit Spiegeln, in denen das Licht sich spiegelt, wunderbare Illusionen fertigen. Man lebt in einer ganz anderen Welt. Und mit einmal wird deutlich, vielleicht wollte gerade das der Johannes sagen. Und er wollte sagen, mein Herz, das war einfach weg. Nichts wie weg. So schön war das bei Gott. Die Bilder der Bibel wollen meines Erachtens nicht zuerst unseren Verstand ansprechen, sondern sie wollen zuerst unser Herz ansprechen. Und wenn die Bilder der Bibel unser Herz ansprechen, dann wird es uns warm ums Herz. Und dann werden wir mit einmal Dinge sehen, wo es nicht zuerst die Frage ist oder das, was mich ärgert, das, was ich nicht verstehe, das, was ich nicht sehe, sondern wo mit einmal etwas passiert. Mit einmal wird's Licht. Mit einmal erkenne ich, dass Jesus Licht ist, der mich selbst anspricht. Und Dinge, die das Herz ansprechen, die sind so unterschiedlich. Der eine gibt das so wieder und der andere gibt so wieder. Aber am Ende bleibt eins, es bleibt Begeisterung. Wo das Herz betroffen ist, ist Begeisterung da. Und Begeisterung kennt keine Grenzen. Die geht so weit, die überschreitet Grenzen, die wir normalerweise kennen. Und Begeisterung trägt. Was haben Leute nicht vollbracht aus Begeisterung? Die großen Dinge der Welt sind meist passiert, weil einer für eine Sache begeistert war und wieder besseren Verstand, wieder die vergangene Erfahrung gesagt hat, das muss möglich sein. Begeisterung bringt uns voran und weiter. Die Bilder der Bibel, die sprechen das Herz an. Wir haben vielleicht nicht mehr die Spontanität des Matthäus, die Unmittelbarkeit. Wir haben vielleicht schon zu oft gehört, wie Lukas sagt, seid standhaft, gebt nicht auf. Und vielleicht gehören wir zu denen, die nicht zugeben, dass sie ein wenig enttäuscht sind. Weil so oft gesagt wurde. Und die Antwort darauf, die gibt uns Johannes. Er sagt, wenn Jesus das Licht ist im Herzen, dann passiert etwas. Dann wird alles, was für mein Leben wichtig ist, von einer anderen Perspektive sichtbar. Dann kann ich mich freuen, weil ich weiß, Jesus kommt wieder. Dann brauche ich mich nicht in irgendeiner Weise darzustellen und dem anderen etwas klarzumachen, sondern strahlt meine Freude aus. Ich habe mal von jemand gehört, der in einem kleinen Städtchen lebt. Und die Leute kannten ihn nur als die Person, die immer so freundlich ist. Meint ihr? Das ist im Vergleich zu einem, der den anderen immer die ganze Wahrheit sagen wollte, besser oder schlechter? Die Antwort weiß jeder selbst. Wenn Jesus unser Herz gepackt hat, dann hat das eine Ausstrahlungskraft. Und diese Ausstrahlungskraft ist das Beste, was es gibt, um von der Wiederkunft Jesu Zeugnis abzugeben. Ein Stückchen Weg, die uns Matthäus, Lukas und Johannes gezeigt haben. Ein Stückchen Weg, um Gottes Wort zu verstehen. Ich wünsche euch, dass bei euch ganz tief die Freude da ist und nicht die Sorge oder das, was das Leben so schwer macht. Gott helfe uns dabei. Amen.